18. Kapitel. Framing und Populismus. Wie bestimmt die Sprache die Politik? Verachtung in der Sprache. Die Ausschreitungen in Chemnitz Ende August 2018 erschütterten die Öffentlichkeit. Als bekannt wird, dass zwei Flüchtlinge einen Deutsch-Kubaner ermordet haben, ziehen teils vermummte Männer durch die Straßen und brüllen: Wir sind die Krieger, wir sind die Fans, Adolf Hitler Hooligans. Einige zeigen den Hitlergruß. Tagelang versammeln sich Neonazis, Reichsbürger und Schaulustige vor dem Karl-Marx-Monument, dem Wahrzeichen der Stadt. Später stellte sich heraus, dass einige Rechtsradikale nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch Polizisten, Journalisten und ein jüdisches Restaurant angegriffen hatten. So schlimm das für sich genommen ist, wir tendieren dazu, verbale Provokationen auf der Straße zu überschätzen. Wie Kinder manchmal Arsch sagen und sich danach ganz schnell den Mund zuhalten, weil sie wissen, dass man das nicht darf, klingen die Sprechchöre in Chemnitz stellenweise so, als seien die Rechtsradikalen von ihrer Tollkühnheit überrascht. Allein an den Parolen kann man nicht erkennen, wer auf der Straße bloß Mitläufer war und wer ein geschlossenes rechtes Weltbild hat. Weil wir zur moralischen Vereindeutigung neigen, also alle Menschen einer klar definierten politischen Gruppe zuordnen wollen, fassen wir es als eindeutiges Signal auf, wenn Leute Hitler brüllen. Das Verhalten deutet in jedem Fall auf Dummheit hin. Aber ob sich dahinter auch eine rechtsradikale Gesinnung verbirgt oder nur eine trotzige Provokation von Sympathisanten, hängt von der Motivation ab, die wir nicht unmittelbar an den Worten ablesen können. Uns sollten diejenigen Rechtsradikalen viel mehr beunruhigen, die ihre Absichten geschickt hinter ihren Worten verbergen. Menschen sagen selten genau das, was sie meinen, sondern passen ihre Urteile den Erwartungen der Zuhörer an. Diese Antwortverzerrung durch soziale Erwünschtheit, wie Psychologen sagen, spielt auch in Meinungsumfragen eine Rolle. Umfrageergebnisse sind daher immer mit Vorsicht zu genießen. Meinungsforscher lagen in ihren Vorhersagen beim Brexit, bei der US-Wahl 2016 und bei den AfD-Stimmen in der Bundestagswahl 2017 auch deshalb so deutlich daneben, weil die Befragten ihre Wahlabsichten nicht ehrlich oder gar nicht geäußert hatten.